Meine Heimat ist im Himmel, dort sind Wohnungen bereit, wo kein Weinen, kein Getümmel mehr wird sein in Ewigkeit. Bald werd ich im Himmel droben sein, bei dem Herrn, wo Freunde warten mein, wo ich stets mit Jesus glücklich bin, da zieht's mich mächtig hin. Über allen Wolken droben ist auch mir ein Heim bereit, wo wir mit den Engeln loben Gott, den Herrn in Ewigkeit. Bald werd ich im Himmel droben sein, bei dem Herrn, wo Freunde warten mein, wo ich stets mit Jesus glücklich bin, da zieht's mich mächtig hin. Dort ist Ruhe für die Müden, fern von Leiden, Not und Streit. Dort, wo Jesu lieb und Frieden uns vereint in Ewigkeit. Bald werd ich im Himmel droben sein, bei dem Herrn, wo Freunde warten mein, wo ich stets mit Jesus glücklich bin, da zieht's mich mächtig hin. O du Heimatland der Frommen, Sehnsucht treibt den Pilger an, bis er endlich angekommen, dort im oberen Kanaan. Bald werd ich im Himmel droben sein, bei dem Herrn, wo Freunde warten mein, wo ich stets mit Jesus glücklich bin, da zieht's mich mächtig hin.